steh auf. Als ich von meinem Weg abkam, denn ich lief in die falsche Richtung, die mir meine Kräfte nahm. Auf der Suche nach irgendwas dachte ich, ich finde zu mir, erreicht euch nur das Gegenteil. Ich war nie weg, aber auch nicht hier. Ich stehe auf und ziehe los, mein Weg führt in die Freiheit. Ich stehe auf, den Blick nach vorn, mein Ziel ist nicht mehr weit. Aus Erfahrung wird mein Flug, so musste ich erst durch die Scheiße gehen, um nach dieser kalten Zeit meine eigene Schwäche zu sehen. Die Wahrheit zu finden war nicht leicht, doch ich hab die selbst entdeckt. Auf meinem Weg zurückgekehrt, hat in mir neue Kraft geweckt. Ich steh auf und zieh los, mein Weg führt in die Freiheit. Ich steh auf, den Blick nach vorn, mein Ziel ist nicht mehr weit. Das Gartenhaus, das ich mir baute, stand auf einem schiefen Tisch. Doch das wollte ich nicht glauben. Erst als es an eines Tages in sich zusammenfiel, öffnete ich die Augen. Ich stehe auf und zieh los, mein Weg führt in die Freiheit. Ich stehe auf, den Blick nach vorn, mein Ziel ist nicht mehr weit. Ich stehe auf und zieh los, mein Weg führt in die Freiheit.